Hallo, Baron. Hallo, der Herr Baron wieder einmal an Boden, ja. Werber? Wie kommt denn ein solches? Hat es euch nicht mehr gehalten in der weiten Welt? Genau so ist es, Bürgermeister, genau so. Stellt euch nur vor, ach, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was ich alles erlebt habe, erleben musste, aufgestanden habe. Ja, habt ihr wieder jemanden gezeigt, wie man fliegt? oder habt ihr mit zwei Fingern einem Walross die Mandeln herausgenommen? Oder hat euch der Kaiser von China gar seinen Harem geschenkt? Aber Bürgermeister, in China hat doch kein Mensch einen Harem. Richtig, Doktor, richtig. Ein Harem gibt es aber in der Türkei. Stellt euch vor, ich stand also beim Sultan hoch in Gunst. Jeder Tag, den ich nicht bei ihm war, war für ihn ein verlorener Tag. Verstehe. Er konnte ohne euch nicht leben. Genauso war es, genauso. Wir speisten jeden Abend zusammen. Ich sage euch, es gibt dort die erlesensten Speisen. Speisen, von denen ihr euch keine Vorstellung macht. Aber die Getränke. Oh je. Ihr müsst wissen, dass das Gesetz Mohammeds seinen Gläubigen jeden Genuss von Wein verbietet. Oh Gott, wir müssen ja durstig sein, ja. Herr Baron. Soll ich euch eine Karaffe mit unserem Besten bringen? Ja, bring nur. Aber die größte, die du hast. Also, kein Wein. Aber ich glaube, das gilt nur für die öffentlichen Gastwähler. Heimlich trinken sie doch. Und so mancher Türke hat einen ordentlichen Weinkeller. Aber sie sind halt keine Kenner. So wie ihr, Herr Baron. Und du nicht minder, Bürgermeister. Einmal gab mir seine Hoheit, der Sultan von Konstantinopel, einen Wink, ihm in sein Privatgemach zu folgen. Oh. Als wir allein waren, holte er eine Flasche aus dem Schrank und sagte, pass auf, gleich werde ich die Stimme des Sultans hören. Münchhausen. Ich weiß, ihr Christen versteht euch auf einen guten Tropfen Wein. Ich habe hier noch ein einziges Fläschchen Tokaier. So etwas Herrliches habt ihr im Leben noch nicht getrunken. Kommt, stoßt mit mir an. Also, ich kostete von dem Edlen das und wirklich, er war gar nicht übel. Dann sagte er zu mir... Was sagt ihr dazu? Ist das nicht etwas extra Feines? Das Weinchen ist gut, sagte ich. Aber ich hoffe, sagte ich, eure Hoheit werden mir nicht übel nehmen, wenn ich behaupte, dass es bei seiner Majestät, dem verewigten Karl dem VI., dem Vater der glorreichen Kaiserin Maria Theresia von Österreich, einen noch weit besseren Wein gibt. Potzblitz, den sollten eure Hoheit einmal versuchen. Aber der Sultan wollte mir nicht glauben. Freund Münchhausen, euer Wort in Ehren. Aber es ist vollkommen ausgeschlossen, dass irgendein Wein besser ist als dieser Tokaier. Ich bekam dieses Fläschchen von einem ungarischen Edelmann und er versicherte mir, dass es vom besten Jahrgang sei. Possen, Scherze, eure Hoheit, sag ich. Tokaier und Tokaier, das ist ein Riesenunterschied. Oberflächlich betrachtet. Wie? Ich wollte nur sagen, der aus Wien war rein im Geschmack. Ich wette, dass ich euch innerhalb einer Stunde eine Flasche Tokaja aus dem kaiserlichen Keller aus Wien herbeiholen lasse. Oh. Dieser Wein hat eine Blume, dass euch die Augen weggehen werden. Münchhausen, ihr tischt mir dein Märchen auf. In einer Stunde. Ich sagte, aber keineswegs, Hoheit, keineswegs. Ich spreche die lautere Wahrheit. Geradeswegs aus dem kaiserlichen Keller aus Wien schaffe ich Ihnen innerhalb einer Stunde eine Flasche Tokaja herbei, gegen den sich dieses Getränk wie saures Essigwasser ausnimmt. Genau. Ihr wollt mich wohl zum Besten halten und das verbitte ich mir. Ich kenne euch zwar als wahrheitsliebenden Mann, aber jetzt flunkert ihr. Je nun, eure Hoheit, es kommt auf die Probe an. Erfülle ich mein Wort nicht, denn ich bin der erbitterste Feind aller Flunkerei, sagte ich. So können wir eure Hoheit den Kopf abschlagen lassen. Doch mein Kopf ist kein Pappenstiel. Was setzt ihr dagegen? Gut, ich nehme euch beim Wort. Steht um Punkt 4 Uhr der Wein nicht hier auf dem Tisch, so kostet's euch ohne Barmherzigkeit den Kopf. Den Foppen lasche ich mich, auch von meinem besten Freunde nicht. Haltet ihr aber euer Versprechen, dann könnt ihr euch aus meiner Schatzkammer so viel Gold und Edelsteine mitnehmen, wie ihr tragen könnt. Ich sagte, das lässt sich hören. Und dann schrieb ich einen kurzen Brief an die Kaiserin von Österreich, Königin von Ungarn, an Maria Theresia. Ja, was habt ihr denn der Kaiserin geschrieben? Ja. Ich schrieb ihr und fragte sie, ob wohl in dem Keller noch der herrliche Tokaier wäre, den ich mit ihrem Vater, Gott hab ihn selig, getrunken habe. Ich bat sie, mir eine Flasche vom Allerbesten zu schicken. Dann bot ich ihr meine Dienste, auch die allerschwersten, an und schrieb ihr, dass ich in tiefer Ehrfurcht verharre und ihr gehorsamer Diener wäre. Karl Friedrich Hieronymus, Freiherr von Münchhausen. Oh. Ja, aber wer kann es fertig bringen, den Wein innerhalb einer Stunde aus Wien nach Konstantinopel zu holen? Ja, das jetzt klar. Flunkert ihr aber wirklich. Ja, nicht. Ich hatte einen Läufer, aber die Geschichte erzähle ich euch ein andermal. Ich kann euch sagen, wie der Wind. Hui, so flink war er. Nun, er schnallte seine Gewichte ab, die er ständig trug, um nicht zu schnell zu laufen. Und wie der Blitz, weg war er nach Wien. Indes warteten wir, der Sultan und ich, und tranken den Rest der Flasche aus. Es war 3:45 geworden. Der Sultan schielte schon nach dem Strick seiner Glocke, um dem Scharfrichter zu läuten. Er erlaubte mir noch, in den Garten hinauszugehen, denn mir wurde ganz schwül. Kleine Schweißtropfen perlten schon auf meiner Stirn. Ich blickte auf die Uhr, der Zeiger stand schon auf 4:05. Ich bat den Sultan, er möge nach meinem Horcher und nach meinem Schützen schicken. Der Horcher legte sich sofort platt auf die Erde, um zu lauschen, ob er meinen Läufer nicht höre. Zu meinem Entsetzen sagte mir der Horcher, der Läufer liege irgendwo im Lande und wäre fest eingeschlafen. Aber das brauchte mein Schütze nicht zweimal zu hören. Er lief hoch auf eine Zinne, spähte nach dem Läufer. Da rief er, dort liegt er. Unter einer Eiche, bei Bilger. Die Flasche neben ihm. Dann schoss er eine volle Ladung in die Eiche. Das Herabfallen der Äste weckte den Faulenzer und 4:10 war er hier. Das ist der Weiter. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie der Kellermund des Sultans schlürfte. Münchhausen, ihr dürft es mir nicht übel nehmen, wenn ich diese Flasche für mich allein behalte. Ihr steht mit Wien besser als ich. Ihr kommt eher wieder in den Genuss als ich. Jetzt zu euch, Schatzmeister. Schatzmeister, ich muss nur noch die Wette bezahlen. Geht und sucht euch so viel aus, wie der stärkste Mann tragen kann. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich nicht klein, nicht wahr? Als ich mich von meinem neu gewonnenen Freund, dem Sultan, verabschiedet hatte, ging ich in die Schatzkammer und suchte mir die schönsten Stücke aus. Dann eilte ich zum Hafen, nahm ein Schiff in meine Dienste und segelte so schnell ich konnte davon. Ja, warum denn auf einmal so eilig? Ja. Ich musste doch meinen Fang in Sicherheit bringen. Vielleicht kann etwas dazwischen kommen. Vor allem im Orient. Und ich hatte mich gut beraten. Denn als der Schatzmeister wieder in die Schatzkammer kam, war sie... Na? Was meint ihr, Bürgermeister? Ja, nur sie war leer. Der Sultan war wütend. Er wollte die Wette rückgängig machen. Und ich war noch keine 2 Meilen auf See, als ich die gesamte türkische Flotte auf mich zukommen sah. Aber ich hatte ja meinen Windmacher bei der Hand. Er stellte sich auf das Hinterdeck meines Schiffes, so dass das eine Nasenloch auf unsere Segel, das andere aber auf die türkische Flotte gerichtet war. Oh. Dann stieß eine so gehörige Portion Wind aus, dass die türkische Flotte in den Hafen zurückgeworfen wurde. Was? Und wir, oh, wir waren in wenigen Stunden in Italien. Oh. Und der Schatz? Was ist aus dem Schatz geworden? Ja, nun, ja. Allzu lange konnte ich mich daran nicht freuen. Ihr kennt Italien nicht. Man kann kein Fahrzeug irgendwo parken. Schon fallen sie über einen her. Bettler, Diebe. Bald war ich den größten Teil meines stolzen Schatzes los. Oh. Den Rest nahm mir Rinaldo Rinaldini ab. Der größte Räuberhauptmann in italienischen Landen. Oh. Sie armer, armer Mann. Na, so arm bin ich nun wieder nicht. Los, ihr Freunde, trinkt mit mir. Und ja. Gute Freunde sind mir mehr wert als alle Schätze dieser Erde. Schön gesagt. Aber ihr müsst uns noch die Geschichte von dem Schnellläufer, dem Grashorcher und dem Windmacher erzählen. Sonst ist die Geschichte doch nicht vollständig. Ja, los, aber los. Es ist noch Zeit, eine Flasche zu leeren, denn es gilt jetzt ein Erlebnis zu begießen, das ich wohl als das merkwürdigste meiner türkischen und ägyptischen Jahre bezeichnen kann. Oh. Es begab sich kurz vor meiner Rückkehr nach Europa. Aber bevor ich beginne, erstmal einen kräftigen Schluck. Habt ihr alle eure Pokale gefüllt? Ja. Ja. Dann zum Wohl. Prost. Prost, meine Herren. Nun denn, Prost, meine Herren. Prost. Prost. Prost. Ja. Prost. Und zwei neue Flaschen. Also, das war so. Der Großsultan schickte mich zur Erledigung einer wichtigen Mission nach Kairo. Der Auftrag war geheimer Natur. Als ich kaum einige Meilen von Konstantinopel entfernt war, sah ich einen kleinen, schmächtigen Mann mit riesiger Schnelligkeit querfeld einlaufen. Und das noch, obwohl er an jedem Bein eine Eisenkugel befestigt hatte, die mindestens 50 Pfund wog. Jede? Ja, jede. Und ich rief ihn an. Wohin denn so schnell, mein Freund? Und warum erschwerst du dir deinen Lauf mit diesen Eisenkugeln? Ich lief vor einer Stunde in Wien weg. Mit meinen Herrschaften hatte ich Schwierigkeiten. Jetzt will ich mich in Konstantinopel um einen neuen Posten umschauen. Der Bursche gefiel mir nicht übel und ich fragte ihn kurzerhand, ob er denn in meine Dienste treten wolle. Er war sofort einverstanden und so zogen wir gemeinsam durch die Lande. Ein andermal fand ich einen Mann, der am Boden lag und so aussah, als ob er schliefe. Aber er schlief nicht. Scheiße, der Grashorcher, stimmt's? Ja, der Grashorcher. Mhm. Ich fragte ihn, was horchst du denn da? Ja. Er sagte, er horche das Gras ab, wie es wächst. Ich darauf, und das kannst du? Er zu mir, das ist eine Kleinigkeit. Ich stellte ihn ebenfalls in meine Dienste. Wer weiß, ob ich ihn nicht noch einmal brauchen würde. Und wie ihr ihn gebrauchen konntet, beim Sultan. Aber das ist noch nicht alles. Ich traf einen Jäger. Er stand auf einem Hügel und knallte in die blaue Luft. Was? Ich rief ihn an und fragte ihn, worauf er schieße, da doch nichts als blaue Luft zu sehen sei. Und wisst ihr, was er antwortete? Ja, was hat er denn? Was denn? Was denn? Was denn? Ja, und auf welches Ziel schoss er denn? Er schoss soeben vom Straßburger Münster einen Spatz. Was? Von einem Hügel aus der Türkei? Ja. Genau! Auch ihn nahm ich in meine Dienste. Wir zogen weiter und weiter und kamen ins Libanongebirge. Dort traf ich einen Kerl. Der hat einen Strick um einen ganzen Wald geschlungen und zog daran. Mit einem einzigen Ruck riss er den ganzen Wald, fast eine Quadratmeile groß, vor meinen Augen nieder, sei es ein bisschen Gras. Auch ihn nahm ich sofort in meinen Dienst. Den ganzen Wald? Als wir nach Ägypten kamen, wurden wir mit einem Male von einem Sturm fast umgeblasen. Was? Da stand doch ein großer, untersetzter Kerl und hielt sich ein Nasenloch zu. Und mit dem anderen blies er 7 Windmühlen an. Ich dachte mir, das würde einen exzellenten Diener abgeben. Ich machte ihm ein Angebot, der Windmacher ließ seine Windmühlen stehen und folgte mir. Dann kamen wir nach Kairo. Stimmt es, dass die ägyptischen Mädchen einen Schleier tragen? Ja. Sie verhüllen sich vollständig. Oh. Figur und Gesicht. Was? Vollständig langweilig. Nicht? Au, Herr Bürgermeister. Ja. Ich erledigte in Kairo meinen Auftrag, entließ mein Botschaftergefolge und zog mit meinen 5 Dienern weiter. Dem Windmacher, dem Schnellläufer, dem Grashorcher, dem Fernschützen und dem Kraftmeier. Es wird aber herrlich und ja. Ich mietete mir eine Barkasse, um den Fluss hinab nach Alexandrien zu reisen. Ja. Bis zum 3. Tag ging die Reise wundervoll. Mhm. Aber ihr habt doch sicherlich schon von den Überschwemmungen des Nil gehört. Ja, ja. Ein Sturm kam auf. Das Wasser stieg immer höher und höher. Und am folgenden Tage war links und rechts neben uns alles überschwemmt. Oh. Nur Wasser, nichts wie Wasser. Oh. Am 5. Tage... am 5. Tage verfing sich die Barke in etwas. Ich dachte, es seien Ranken. Aber es waren Mandelzweige. Über und über mit Früchten behangen. Als wir das Senkblei auswarfen, erkannten wir, dass wir uns 60 Fuß über dem Boden befanden. Dann wurde der Sturm schlimmer und schlimmer. Das Boot legte sich zur Seite und kenterte. Oh. Und ging unter. Wir hielten uns an den Mandelzweigen fest und blieben in dieser Lage 3 Wochen und 3 Tage. Und ernährten uns ausschließlich von Mandeln. An Wasser fehlt es uns ja nicht, wie ihr euch denken könnt. Kann man denn das Nilwasser trinken? Ist es nicht umweltverschmutzt? Was? Klar, klar, wie aus einem Quell. Was? Dann, auf einmal, begann das Wasser zu sinken und nach ein paar Stunden konnten wir wieder festes Land betreten. Aber... ringsherum war kein Wasser mehr. Was? Oh, wo war denn da der Nil? Ja, verschwunden? Das ganze Wasser verschwunden? Ja, ihr könnt euch denken, dass wir jetzt aufbrechen mussten, um den Nil zu suchen. Habt ihr ihn denn wiedergefunden? Ja. Wir stellten Berechnungen an und errechneten, dass wir 150 Meilen abgetrieben worden waren. Nach 7 Tagen erreichten wir das Ufer des Nils und dort ergab sich die Gelegenheit, einem Bey von unserem Unglück zu berichten. Er überschüttete uns mit Gaben und stellte uns eine seiner stärksten Barken zur Verfügung, die uns nach Konstantinopel zurückbringen sollte. Da hat sich der Sultan aber sehr gefreut. Und wie? Ich durfte sogar seinen Harem betreten und mit seinen 50 Frauen zu Mittag speisen. Oh. Bei der Gelegenheit sah ich zum ersten Mal unverschleierte muselmanische Frauen. Sind sie schön? Ja, sind sie schön? Hübsch. Sie können mir glauben, dass ich von ihrem Anblick entzückt war. Aber Herr Baron... Ja, aber keine war so blond, so blauäugig und so schlank wie du. Danke, Herr Baron. Ja. Natürlich wird einem Christ normalerweise so hohe Gunst und ein so schönes Vergnügen nicht zuteil. Da war euch der Sultan aber noch wohlgesinnt. Ja, bis nachher die Sache mit dem Türkeier passierte. Der Sultan hat sich aber bald wieder getröstet. Bald flossen ihm neue Reichtümer zu und er lachte nur noch herzlich über mein Streich. Übrigens, ich war seither noch oft bei ihm zu Besuch und habe dort manche Flasche geleert. Schließlich ging unsere Freundschaft aber doch in die Brüche, obwohl der Anlass mehr als lächerlich war. Aber er berührte militärische Belange und da sind die größten Herrscher unseres Erdballs sehr empfindlich, wie Kinder. Konstantinopel beherbergt neben anderen Merkwürdigkeiten unter anderem die größte Kanone der Welt. Ja? Sie ist ganz aus Kupfer gegossen und kann eine Kugel von 1100 Pfund abschießen. Man kann sich leicht vorstellen, dass die Zitadelle von Konstantinopel schwer einzunehmen ist. Allerdings, es gibt da auch einen kleinen Haken. Die Türken haben Angst, diese Riesenkanone abzufeuern. Man benötigt für einen einzigen Schuss 330 Pfund Pulver. Man hat Angst, dass bei einem Schuss die darum liegenden Hütten zusammenfallen würden, wie Kartenhäuser. Na und wurde sie abgefeuert? Ja, von einem Franzosen. Aber es soll fürchterlich gewesen sein. Er zielte genau ins Maramameer, in die Mitte. Die Gewalt des Schusses war so ungeheuerlich, dass die See zu schäumen begann und noch Stunden danach haushohe Wellen das Ufer des Bosporus schlug. Aber seltsamerweise drang die Kugel nicht unter die Oberfläche des Wassers, sondern prallte von ihr ab, hob sich wieder in die Höhe und zersprang an einem Felsen am jenseitigen Gestade. Ich kenne diese Geschichte nur vom Hörensagen. Man erzählte sie mir, als ich später in Konstantinopel eintraf. Überall sprach man von dieser Heldentat. Vom kleinsten und gemeinsten Mann bis rauf zum Kapitän. Zum Sultan. Das wurmte mich. Ich kann es nicht vertragen, wenn ein Franzose mir etwas voraus hat. Ja, recht so. Ja, recht so. Habt ihr es versucht, besser zu machen? Ich musste ihn übertreffen, das war klar. Ja. Aber wie? Wie konnte ich etwas vollbringen, das die Leistung des Franzosen in den Schatten stellte? Ja, wie? Wie? Ja, wie? Hör zu, ich nahm das Geschütz, die größte Kanone der Welt, samt Pulverladung und Kugel auf meine Schulter. Was? Und schwamm damit auf die jenseitige Küste des Bosporus. Ach, bravo. Das ist ja toll. Nicht genug damit. Ich versuchte jetzt, die Kanone auf ihre alte Stellung zurückzuwerfen. Aha. Unglückseligerweise. Ja. Warum unglückseligerweise? Ja, Moment. Ja, denn als ich zum Wurf ausholte, glitt sie mir etwas zu früh aus der Hand und fiel ins Wasser. Genau in der Mitte. Dort ruht sie nun bis ans Ende der Welt, bis zum jüngsten Tag. Der Verlust machte den Sultan ganz untröstlich. Hm. Der Verlust von 20 Lieblingsfrauen hätte ihn nicht so erschüttern können. Und was tat der Sultan? Hat er euch das Missgeschick verziehen? Aber nein. Er befahl sofort, mich in Gewahrsam zu nehmen und durch grausame Martern hinzurichten. Oi. Ja und? Was weiter jetzt? Auch diesmal kam mir das Glück zu Hilfe. In Gestalt einer Odaliske. Was für ein Obelisk? Odaliske, Bürgermeister. Wisst ihr nicht, was eine Odaliske ist? Nein. Was ist das eigentlich, Herr Baron? Zu Odalisken werden die schönsten Mädchen gemacht, meist Kaukasierinnen. Sie haben eine besonders zarte weiße Haut. Diese Odaliske warnte mich. Sie besorgte mir Kleider, damit ich mich als Haremswächter verkleiden konnte. Eingang ins Serail finden konnte, wo mich dann alle Frauen des Sultans unter ihren Schutz nahmen. Die Odaliske verschaffte mir später Gelegenheit, mit einem venezianischen Segler das Land zu verlassen. Und sie waren alle furchtbar traurig. Ja, traurig. Das war eine traurig schöne Geschichte. So viele schöne Mädchen musstet ihr verlassen. Dem Franzmann konntet ihr trotzdem nicht zeigen, dass ihr der Bessere wart. Schuss und bumm! Mein lieber Bürgermeister, auch ich empfand das als Schmach. Aber ich habe sie nicht auf mir sitzen lassen, klar? Klar! Ey, noch ein Krug auf meine Rechnung! Klar! Sie wissen doch noch, dass Franzosen und Spanier gemeinsam den Engländern den Felsen von Gibraltar einreißen wollten. Wo es etwas zu erleben gibt, bin ich dabei. So auch hier, auf englischer Seite. Ich segelte gen Gibraltar und munter begrüßten mich vom Fels die Affen. Die Affen? Ja, aber nicht solche wie ihr, Anna. Die Sage erzählte, solange die Affen auf Gibraltars Felsen herumturnen, wird Gibraltar der britischen Krone gehören. Als ich an Land kam, machte ich dem britischen Gouverneur, General Lord Elliot, meine Aufwartung. In London hatte ich ein Spiegelteleskop erworben, ein ausgezeichnetes Instrument. Ich gab es dem Gouverneur und er sah auf die französischen Stellungen hinüber. Dann sagte er zu mir: Bischof, man hat da drüben ein Geschütz genau auf den Punkt gerichtet, auf dem wir uns befinden. Lassen Sie mich sehen, Euer Lordschaft. Tatsächlich, genau auf diesen Punkt. Wir müssen zurück und unsere Geschütze in Stellung bringen. Zu spät, Euer Lordschaft. Aber ich kann den Angriff abwehren. Sie? Allein? Wie wollen Sie das machen? Ich werde das feindliche Geschoss in der Luft beim Anflug zerstören. Das ist eine Spezialität von mir. Doch. Ich kann eine Fliege im Weltraum treffen. Lassen Sie sofort das Geschütz hier laden. So? Ausgezeichnet. Ich richte jetzt ein. Moment! Sagen Sie mir, wenn der Feuerwerker da drüben die brennende Lunte ans Zündloch hält. Na? Na? Jetzt! Was geschehen ist, ich werde es euch sagen. Meine Kugel traf die feindliche auf ihrem Wege hierher, etwa in der Mitte. Dann wurde die feindliche Kugel zurückgeschleudert, da unsere ja ein größeres Kaliber hat. Und drüben, was geschah? Ein Wunder! Drüben explodierten die Kugeln und die feindlichen Soldaten wurden vernichtet und ihre Kanonen sind zerstört. Münchhausen! Sie müssen bleiben, in den Dienst der englischen Krone treten. Ich ernenne Sie sofort zum Offizier. Aber ich sagte ihm gleich, dass das nicht geht. So sehr, wie ich eine Schwäche für die Engländer habe. Aber ich fühlte mich verpflichtet, ihm noch einen Dienst zu erweisen. Wir beobachteten, dass immer neue Transporte mit Soldaten und diversem Kriegsmaterial ankamen. Man wollte jetzt wohl einen Generalangriff wagen. Ich machte mich erbötig, diesen Angriff im Keime zu ersticken. Ich zog mir Priesterkleidung an und verließ kurz nach Mitternacht die Festung. Meine Kleidung bot mir so viel Schutz, dass ich unbemerkt ins Lager kam, ja sogar bis zum Zelt des Befehlshabers Graf Artois einschleichen konnte. Der Graf hatte schon alle Offiziere um sich versammelt und gab letzte Anweisungen für einen Sturm am nächsten Morgen. Dann entließ er sie. Bald lag das ganze Lager im tiefen Schlaf. Herr Bürgermeister, Ihre Frau. Hilfe! Hilfe! Hört weiter! Der Geschütztransport im Mahamamir war ein Kinderspiel gegen das, was ich jetzt vollbringen musste. Über 300 Kanonen standen herum. Alle, eine nach der anderen, nahm ich auf meine Schultern und schleuderte sie 3 Meilen hinaus ins Meer. Oh. Gluck, gluck, gluck, alle versanken. Gluck, gluck, gluck. Ja, ja, ja, ja. Damit nicht genug. Ich nahm die Lafetten unter den Arm, immer 2, unter jeden Arm eine, und häufte sie in der Mitte des Lagers zusammen. Dann schleppte ich die Gepäckwagen herbei, türmte sie alle aufeinander. Dann entfachte ich ein riesiges Feuerwerk. Der Graf Artois mutmaßte, dass an dem Zerstörungswerk mindestens 8 englische Regimenter beteiligt waren und konnte sich das heimliche Kommen und Verschwinden der Engländer nur so erklären, dass man die Wachen bestochen hatte. Am nächsten Morgen war Graf Artois mit seinem Heer verschwunden. Sie flohen, ohne anzuhalten, bis Paris. Oh. Noch ein Coup. Bürgermeister, Sie bekommen nichts mehr. Nichts mehr? Ein so schönen Abend, du bringst mir sofort für diese Herren hier. Noch einen Krug, hä? Nun seid kein Spielverderber, bringt uns noch einen Krug. Ja, noch einen Krug. Ja. Na gut, aber nur, wenn ihr versprecht, uns noch eine Geschichte zu erzählen. Ihr wart doch in Russland. Kennt ihr die Zaren? Natürlich kenne ich die Zaren. Ich war doch jahrelang in ihren Diensten. Ich hatte ein tolles Pferd, einen Litauer. Einmal, als ich durch ein Dorf ritt, merkte ich, dass er unbotmäßig am Brunnen viel Wasser soff. Ich konnte mir das nicht erklären. Aber als ich mich umdrehte, sah ich die Bescherung. Sein Hinterteil war verschwunden. Was? Genau in der Mitte hatte man sein Hinterteil abgetrennt. Oh. Wieso sofft er denn so viel? Ja, ich ritt ein Stück Wegs zurück, den ich gekommen war. Da kam mir mein Stallknecht aufgeregt entgegen. Herr Baron, schrie er. Das Pferd, Ihr Pferd, Ihr Pferd! Jawohl, ein Königreich für ein Pferd. Also... Die zweite Hälfte meines Pferdes, sie war beim Hinausreiten aus der Festung von dem heruntergelassenen Gatter abgetrennt worden. Ich ritt sofort auf das verlassene Schlachtfeld und da stand sie. Die zweite Hälfte meines Litauers. Mein Stallknecht holte einen Hufschmied und wir flickten die beiden Teile wieder aneinander. Er war sogleich wieder hergestellt und galoppiert und sprang so gut wie je zuvor. Unglaublich. Na, jetzt habt ihr aber geflunkert. So war ich hier sitze. Ich habe kein Wort zu viel gesagt. Ihr wisst ja, welch guter Reiter ich bin. Ja. Aber ich bin mal auf einem Ding geritten, das noch viel schneller war als mein Litauer. Und auch viel kleiner. Könnt ihr das erraten? Elefanten! Ach was, ein Elefant ist doch viel größer als ein Pferd. Nein, es war ein großer Hund. Aber beim Hund kann kein Mensch reiten. Was? Es war aber noch kleiner als ein Hund. Was? Noch kleiner? Jetzt wollt ihr uns aber richtig verkohlen, Herr Baron. Aber nein, wirklich nicht. Es war eine Kanonenkugel. Was? Eine Kanonenkugel. Hört zu. Es war im Krieg der Russen gegen die Türken. Wir belagerten gerade eine Stadt. Ich weiß nicht mehr, welche es war. Dem Feldmarschall war sehr daran gelegen zu erfahren, wie die Dinge drüben in der Festung stünden und befahl, eine Erkundung durchzuführen. Die Wahl fiel auf mich. Warum gerade auf Sie? Ja. Da waren doch noch andere da, gemeine Soldaten, nicht ein hoher Offizier wie ihr. Wenn einer diesen Auftrag ausführen konnte, so war das nur ich. Um das Gelände zu erforschen, ging ich zu den Batteriestellungen. Gerade wie ich neben einer Kanone stand, wurde ein Schuss abgefeuert. Im Nu sprang ich auf die Kanonenkugel, die gerade das Rohr verlassen hatte, und flog durch die Luft wie ein Adler hinüber in die feindliche Festung. Das war die beste Art, hinüber in die feindlichen Stellungen zu gelangen. Aber als ich so durch die Luft reiste, kam mir doch allerlei Bedenken. Dachte ich, hinein kommst du schon, aber wie wieder hinaus? Und überhaupt, was wird man in der Festung mit dir machen? Man wird mich als Spion erkennen, verhaften und am nächsten Baum aufknüpfen. Wie ich so nachdachte, kam mir eine türkische Kugel entgegengeflogen. Im Nu, hui, sprang ich von meiner auf die türkische. Ich stieg einfach um. Versteht ihr? Und landete unversehrt wieder in meinem Lager. Zwar hatte ich keine Erkundigung einziehen können, aber es war ein herrlicher Ritt. Ein Flug. Mein Litauer. Der konnte auch springen, fliegen. Ja? Wenn ich auf seinem Rücken saß, hielt mich weder Zäune noch Gräben auf. Immer den kürzesten Weg zu nehmen. Einmal jagte er hinter einem Hasen her, da wir wollten gerade die Landstraße überqueren. Eine Kutsche, darin saßen zwei wunderschöne Damen. Aber er sprang mit einem kühnen Satz durch die Fenster der Kutsche. Mir blieb kaum Zeit, den Hut zu ziehen und den Damen einen guten Tag zu wünschen. Oh. Das muss ja ein Wunderpferd gewesen sein. Nimmt jede Hürde, jede Hürde. Naja, Bürgermeister zu sein, ist schon eine Bürde. Hürde, habe ich gesagt, Bürgermeister. Habt ihr das Pferd noch, Herr Baron? Nein, leider. Ich musste von ihm Abschied nehmen. Oh. Trotz aller Tapferkeit und auch meiner Geschicklichkeit verließ mich das Glück. Oh. Mit knapper Not entging ich ein paar Mal dem Äußersten. Aber dann wurde mir doch das Schwere Los zuteil. Ich geriet in Kriegsgefangenschaft. Ich wurde von einer Übermacht von Muselmanen überwältigt. Das Glück kann euch aber nicht ganz im Stich gelassen haben, sonst wärt ihr gar nicht hier. Die Gefangenschaft bei den Türken hat auch seine Reize. Man wird als Sklave verkauft und da machen sie auch keine Ausnahme. Auch wenn der Gefangene ein Baron von Münchhausen ist. Aber ich hatte eben Glück, so wie ihr gesagt habt. Ich fand einen hochgestellten Käufer. Und wer hat euch gekauft? Kein geringerer als der Sultan selbst. Ja? Ich verrichtete verschiedene Arbeiten. Züchtete Bienen, Honig, verscheuchte Beeren, bis die Russen mit den Türken Frieden machten. Aber wie immer, wenn die Russen einen Krieg beenden, gibt es nachher eine Revolution. Der alte Zar war gestorben, den Jungen, der noch in der Wiege lag, verbannte man nach Sibirien. Er wurde begleitet vom Generalfeldmarschall Münich, vom Herzog von Braunschweig und vielen anderen Herren meines Standes. Es wird sich keiner wundern, wenn ich unter solchen Umständen meinen Abschied nahm und die Heimreise antraf. Da fällt mir ein, da hatte ich noch ein so wunderbares Erlebnis. Ich ritt und ritt durch die Nacht, immer langsamer werdend, da dauernd Schnee fiel und die Schneedecke immer tiefer und tiefer wurde und mein Pferd darin einsank. Brrr, das eine Kälte. Als mein Pferd müde war und auch mir schon die Augen zufielen, suchte ich nach einem Baum, einem Stock, einem Strauch, um mein Pferd festzubinden. Aber ringsherum nichts, kein Baum, kein Licht, kein Haus, geschweige denn ein Dorf. Ich ritt noch ein wenig weiter, da sah ich aus dem Schnee einen kleinen Baumast herausragen. Gott sei es gedankt, stöhnte ich, stieg ab von meinem Pferd und band es an dem Ast fest. Mhm. Und dann? Die Einsamkeit rings um mich hier legte mir aber nahe, meine Pistolen unter den Arm zu nehmen. Mhm. Man kann ja nie wissen. Mhm. Und dann schlief ich ein, wohlig im Schnee ausgesteckt, wie unter einer Daunendecke. Mhm. Aber ist sehr gefährlich, im Schnee einzuschlafen. Das kann ins Auge gehen, Herr Baron. Ich hatte da mal einen Freund... Ja, hierzulande vielleicht, aber nicht im russischen Schnee. Dort schläft man ganz wundervoll. Also ich schlief ein und wurde erst wach, als es schon hellichter Tag war. Ich dachte, ich träume. Ich sah plötzlich Häuser, Bäume, Sträucher, ordentlich und sauber und nicht eine Spur von Schnee. Dann sah ich auf ein altes, mit einem Kreuz verziertes Tor und mit einem Male wurde mir klar, dass ich auf einem alten Friedhof lag. Oh, nein! Ich suchte nach meinem Pferd. Überall schaute ich herum. Aber ich konnte es nicht entdecken. Wo war das denn? Da hörte ich es wiehern. Aber woher kam es? Ich konnte es nicht sehen. Wiederum wieherte das gute, treue Tier. Dann endlich entdeckte ich es. Wo? Es hing am Wetterhahn an der Kirchturmspitze. Nun wusste ich endlich, was ich zugetragen hatte. Das Dorf war bei meiner Ankunft noch verschneit. Im Laufe der Nacht hatte der Schnee getaut und ich sang langsam sachte zur Erde nieder. Das ist ja toll. Und wie habt ihr den Gaul wieder von der Kirchturmspitze heruntergeholt? Das interessiert mich auch. Ja. Das war schwierig. Aber nichts einfacher als das. Ich nahm eine meiner Pistolen, schoss nach dem Halfter und wohlbehalten landete der Gaul neben mir. Bravo! Bravo! Beinahe wie Buffalo Bill. Den gibt's doch erst in 200 Jahren. Mir entgeht keiner. Keiner. Dafür ist er Bürgermeister. Sicher nicht, sicher nicht. Nun, ich schwang mich auf mein Pferd, winkte den netten Leuten zu und ritt in die Heimat. Nach Bodenwerder. Direkt hierher. Was ist denn das? Das war der erste Hahnenschrei. Was? Schon so spät oder so früh? Dann mach mir mal die Rechnung. Von ihm mit. Alles. Das macht 3 Taler. Hier habt ihr meinen Beutel. Da sind 5 drin, der Rest ist für euch. Danke, danke, Herr Baron, und beehren Sie uns bald wieder. Und dann mit neuen Abenteuern, neuen Geschichten, neuen kleinen Lügen. Hey, Herr Bürgermeister, aufstehen, es ist schon früh am Morgen. Lass nur, ich nehme ihn schon mit. Komm, alter Brummbär. Habe ich was versäumt? Ich habe geträumt, mein Pferd hing an einem Kirchturm abschreckt. ich sehe schon, du hast gar nichts versäumt. Wiedersehen und vielen Dank, Herr Baron. Auf Wiedersehen. Herr Baron, Herr Baron. Was gibt's denn, mein Kind? Hier, sehen Sie doch, was ich in dem Beutel gefunden habe. Eine Perle. Lass sehen. Wahrhaftig, eine wunderschöne, reine, weiße Perle. Vielleicht stammt die noch aus dem Schatz vom Sultan. Schon möglich. Aber sie gehört dir. Nimm sie und behalte sie. Vielleicht bringt sie dir Glück. Oh, danke, Herr Baron. Und auf Wiedersehen. Die Perle ist bestimmt aus dem Schatz vom Sultan. Ganz bestimmt. Ich werde mir einen Ring machen lassen. Oder eine Kette. Vielleicht bringt sie mir Glück. Egal, jetzt werde ich erst einmal aufräumen. In einer Stunde kommen die nächsten Gäste schon wieder. Lalalala.